Die Frage ist, was macht Facebook mit den Daten der User? Es scheint sich niemand wirklich darüber aufzuregen, wenn Facebook zum Beispiel Werbung auf den Profilseiten platziert. Der User hat ja seine Nutzungsrechte zum Beispiel von hochgeladenen Fotos auch abgetreten an Facebook. Warum geht da niemand auf die Barrikaden? Sebastian Sonntag ist im Studio und du hast uns gerade schon gesagt, du hast eine Zelle des Widerstands entdeckt im Netz und die scheint auch recht erfolgreich zu sein oder beziehungsweise ernst zu nehmen zu sein. Mhm. Bitte sag uns nochmal, wer steckt dahinter? Wie heißt diese Initiative? Ja, die Initiative heißt Europe versus Facebook und dahinter steckt ein Jurastudent aus Wien. Der heißt Max Schremm. Er ist selber Facebook-User, auch wenn ihm Facebooks Umgang mit persönlichen Daten noch nie so wirklich gefallen hat. Vor allem, dass sich Facebook Rechte an Daten vorbehält, die der User selbst gelöscht hat, findet Max Schremm ziemlich bedenklich. Das erfährt man zum Beispiel auf Spiegel Online. Er glaubte, das verstößt gegen europäisches Datenschutzrecht. Deshalb hat er die Initiative auch gegründet, auch um nochmal die User darauf aufmerksam zu machen, was mit ihren Daten da so passiert. Er glaubt, dass sich viele Facebook-User immer noch nicht wirklich darüber bewusst sind, was sie da genau in den allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann glaubt Max Schremm, dass Facebook gegen europäisches Datenschutzrecht verstößt. Mhm. Muss sich denn Facebook als US-Unternehmen überhaupt an europäisches Recht halten? Max Schremm glaubt ja und das liegt vor allem daran, dass Facebook auch einen Unternehmenssitz in Irland hat. Das erfährt man auf der Webseite des Projektes Europe versus Facebook. Zitat, vermutlich aus Steuergründen hat Facebook einen Sitz in Irland. Damit spart sich Facebook nicht nur viel Geld, sondern es ist auch irisches und europäisches Datenschutzrecht und Konsumentenrecht auf Facebook anwendbar. Facebook hat jedoch seine Nutzungsbedingungen weiter ausschließlich nach amerikanischem Konsumenten- und Datenschutzrecht gestaltet. Es wird dann noch auf die Nutzungsbedingungen von Facebook verwiesen. In Kapitel 18, Sonstiges, ist da zu lesen, wenn du in den USA oder Kanada ortsansässig bist oder dort einen Hauptgeschäftssitz hast, stellt diese Erklärung eine Vereinbarung zwischen dir und Facebook Inc. dar, also mit dem amerikanischen US-Unternehmen. Anderenfalls stellte diese Erklärung eine Vereinbarung zwischen dir und Facebook Island Limited dar. Ja, und das gilt dann quasi für den Rest der Welt. Deshalb hat Max Schremm dann auch verschiedene Klagen bei der irischen Datenschutzbehörde eingereicht. Und hast uns eben erklärt, Sebastian, dass der Max Schremm noch kein Volljurist ist. Er studiert noch. Ja. Was hat er da jetzt an Klagen zusammengestellt und wie und stichfest ist sein Arsenal? Also es gibt tatsächlich mittlerweile schon 16 Einzelklagen. Es geht dabei vor allem um Daten, die von Usern gelöscht worden sind, die aber von Facebook trotzdem weiter gespeichert werden. Zum Beispiel gelöschte Postings oder gelöschte Freunde oder auch gelöschte private Nachrichten und so weiter. Außerdem geht es darum, dass Facebook oft Einstellungen vornimmt, bei denen der User aktiv werden muss, um sie zu verhindern. Ein Beispiel ist da das automatische Markieren von Usern auf Fotos. Wenn der User das nicht will, hat er nur die Möglichkeit, die Markierung im Nachhinein zu entfernen. Ja, und es geht um die Gesichtserkennung, mit der Facebook automatisch Leute auf Fotos erkennt. Du kannst da zum Beispiel eine Person auf einem Foto markieren und dann sagen, bitte markiere mir auch alle anderen Fotos in dem Album, wo die Person drauf zu sehen ist. Ja, das geht Max Schremm viel zu weit. Es sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre der Nutzer. Ja, und alle 16 Einzelklagen, die kann man auch nochmal auf der Seite des Projekts einsehen. Aber Dreh- und Angelpunkt ist ja jetzt anscheinend die irische Datenschutzbehörde. Mhm, genau. Was sagt die zu den Vorwürfen, die Schremm aufstellt? Ja, die scheinen schon hieb- und stichfest zu sein. Du hast ja eben gesagt, er ist noch nicht Volljurist, aber die Behörde hat die Anzeigen auf jeden Fall ernst genommen und auch relativ schnell reagiert und angekündigt, den Vorwürfen nachzugehen. Man wolle Facebook in Irland einen Besuch abstatten und an bis zu 5 Tagen untersuchen, wie Facebook mit den Daten ihrer Nutzer umgeht, hat zum Beispiel die irische Zeitung Independent berichtet. Das hat die irische Datenschutzbehörde jetzt auch getan und einen fast 150 Seiten umfassenden Bericht angefertigt. Was steht genau drin, Sebastian? Ja, das fasst Spiegel Online ganz gut zusammen. Die wichtigsten Punkte. Kritisiert wurde die Benutzung von E-Mail-Adressen und Telefonnummern auf iPhones und Android-Telefonen. Dabei werden die Daten außer dem Telefon von Facebook kopiert und gespeichert. Das findet die Behörde nicht gut. Die Benutzung dieser auf dem Telefon gespeicherten Daten zum Finden von neuen Facebook-Freunden wäre aber in Ordnung. Thema Gesichtserkennung. Da ist standardmäßig die Gesichtserkennung aktiviert und die Einstellungsmöglichkeiten für diese Funktionen, die sind noch noch relativ schwer zu finden. Die irische Datenschutzbehörde spricht sich dafür aus, dass die Nutzer vorher zustimmen müssen, bevor die Funktion überhaupt aktiviert wird. Was das Löschen von Daten angeht, verlangt die Behörde, dass nach der Löschung eines Nutzerkontos die Datensätze der User allerdings mit Ausnahme von Backups entfernt werden. Den ganzen Bericht kann man, wenn man möchte, übrigens auch im Netz nachlesen. Jetzt haben wir es ja eingangs schon klargestellt, Sebastian, von den Facebook-Usern scheint sich ja niemand wirklich richtig dran zu stören. Mhm. Diese Initiative, wie wird die denn jetzt im Netz wahrgenommen, zumindest in Blogs oder in Foren, wird doch darüber diskutiert? Mhm. Es wird darüber diskutiert, schauen wir erstmal auf die Online-Medien und die bewerten das relativ unterschiedlich. Viele sprechen hier von einem Erfolg für die Initiative Europe versus Facebook, wie man zum Beispiel auf der Webseite der österreichischen Zeitung Der Standard nachlesen kann. Gulli.com glaubt, dass Facebook durch den Bericht jetzt unter Druck gesetzt wird. Ja, und auch der Initiator der Initiative Europe versus Facebook, Max Schremm, der wertet die Aktion als Erfolg aus. Spiegel Online bewertet das Ergebnis allerdings ein bisschen kritischer. Zitat: Wie entspannt die irischen Datenschützer Facebook sehen, kann man an einer Wertung aus dem Bericht ablesen. Der Zwang, dass alle Nutzer sich unter echten Namen bei Facebook registrieren, bewertet die Datenschutzaufsicht so: Wir sind überzeugt, dass Facebook ausreichend gute Gründe, etwa Kinderschutz, für die Ablehnung von Pseudonymen hat. Kein Wort davon, dass Facebook diese Klarnamen ebenso wie Profilfotos als komplett öffentliche Daten behandelt, was unter anderem die Personenidentifikation per Gesichtserkennung enorm erleichtert, Facebooks umstrittene Praktiken beim Auswerten von Nutzungsdaten, beim Auslesen von Adressbüchern und dem Löschen von Profilen stellt der Prüfbericht nicht grundsätzlich in Frage. Die irischen Datenschutzaufseher haben hier und da nur ein paar Verbesserungswünsche, soweit Spiegel Online. Das sind Wünsche. Was sagt Facebook? Reagieren die überhaupt drauf? Die haben tatsächlich auch relativ schnell reagiert. In Facebooks Antwort spielt das Unternehmen zumindest in den Augen von Max Schremm die Anschuldigungen allerdings wieder herunter, auch wenn bei dem einen oder anderen Punkt Nachbesserungen versprochen wurden. Wann und in welchem Umfang Facebook da jetzt aktiv wird, bleibt abzuwarten. Die haben ja gerade auch erstmal alle Hände voll zu tun. Die wollen ja wahrscheinlich im Frühjahr an die Börse gehen. Max Schremm wird sich aber weiter dafür einsetzen, dass die Punkte, die er da kritisiert hat, auch wirklich verbessert werden. Europe versus Facebook geht also auf jeden Fall weiter. Spannend finde ich ja, das hattest du ganz am Anfang gesagt, der Protest kommt ja auch über Facebook. Also man kann innerhalb von Facebook gegen Facebook protestieren. Wie mache ich das genau? Ja gut, ich meine, grundsätzlich kann man natürlich erstmal sagen, wenn du ein Problem mit Facebook hast, dann ist das Einfachste, wenn du protestieren willst, dich einfach abzumelden. Damit hast du ein ganz klares Zeichen gesetzt. Innerhalb von Facebook wird aber auch protestiert. Wer bei Facebook bleiben will, der kann zum Beispiel mitdiskutieren in der Facebook-Gruppe zur Aktion Europe versus Facebook. Immerhin schon über 3000 Mitglieder sprechen sich dafür mehr Kontrolle ihrer Daten aus. Und man kann auch an einer Protestaktion von Europe versus Facebook mitmachen. Dabei geht es darum, bei Facebook die Daten anzufordern, die Facebook über dich gespeichert hat. Das macht Facebook erstmal eine Menge Arbeit und außerdem ist ja auch mal ganz interessant zu sehen, was Facebook da so gespeichert hat, gerade bei so Daten wie einem Gesichtserkennungsprofil von dir. Über 40.000 User haben jetzt schon eine Kopie ihrer Daten angefordert und die irische Datenschutzbehörde hat Facebook auch geraten, allen diesen Usern ihre Daten zuzusenden. Ich vermute, das werden gleich noch mehr, die da ihre Daten anfordern, wenn du uns noch kurz verrätst, wie man da dran kommt. Ganz kurz gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, einmal per Mail und einmal per Post. Es gab auch ein Online-Formular von Facebook selbst, was mittlerweile aber nicht mehr im Netz zu finden ist, vermutlich wegen des großen Andrangs. Was man da beachten muss, wenn man seine Daten per Mail oder per Post anfordert, das steht alles auf der Seite von Europe versus Facebook. Da gibt es auch schon vorgefertigte Antragsformulare zum Download, wo man nur nach Namen eintragen muss. Herzlichen Dank. Da knall ich schon mit dem Kopf gegen mein Mikrofon hier. Sehr gerne. Sebastian Sonntag hat uns in der Webschau hier die Initiative Europe versus Facebook vorgestellt und uns auch verraten, wie man an seine Facebook-Daten herankommt. Ich denke, das hast du nochmal alles aufbereitet. Das steht alles nochmal auf die radiowissen.de.